Da hat der Verstärker von dem Gitarristen ein bisschen schräg gestanden. Da hat er das nächste Mal angerufen, bevor wir da drüber gespielt haben. Oder so Scheiße. Ne? Also da fand ich die Szene noch zu nah, ne? Noch schlimmer in dem Sinn. Und ach, die Einsamkeit noch viel krasser. Ja. Wenn bei uns waren die Leute still einsam, würde ich sagen. Es gibt da Beispiele von Leuten, die sind da oben von den Hunden gehen, wenn die da oben leben. Mit Sicherheit. Das wird kein Schwein interessiert, da wird gar keiner mehr klingeln. Allein schon die Tatsache, dass es so viele Häuser da gibt, wo du vor acht hingehen, weil die vorne schon zugeschlossen sind. Ja. Dann die Tatsache, dass du keine spontane Besuche dort machen kannst, du musst alles telefonisch vorher abmachen. Wie ich 3 Monate in Kur war, bin ich zurückgekommen, da habe ich Leute angerufen und die heute erst 2 oder 3 Wochen später dann Zeit gehabt. Mhm. So was Krankes gibt's bei uns wirklich nicht. Mhm. Und ich, also von der Warte her, wenn da auch mal Dinge sind, das hat ich finde es nicht schlecht, mal weggegangen zu sein. Weil dann kannst du auch mal vergleichen zu dir. Und, aber ich will es auch nicht. Ich will auch nicht sagen, ich gehe dort alt, das kann ich nicht sagen. Mhm. Also, weiß ich einfach nicht welche. Aber im Moment würde ich mich dort halt immer ganz angenehm. Ja. Ich denke, dass der rote Faden, der sich durch das Ganze bis heute durchzieht, das ist die Fernsehen. Ja. Das ist so einfach. Das ist so genau wie du es gerade eben gesagt hast. Das ist der Art, wie die Leute sich dann auch noch treffen. Also nicht gibt es keinen Haken, aber die Feste und Weihnachten sind treffen. Also dann gibt es auch noch so eine Festschau oder so. Aber die sind auch, also wenn du holst wie früher, die Hüttefeste abgekommen sind. Ja. Und halt ist da auch, also an Weihnachten ist schon Totentanz. Ja. Ist auch schon gelacht. Was ja auch nicht schlimm ist, aber dann sollte man auch einfach mal sagen, jetzt lassen wir die Feste ein. Ja. Das wird sich schlimm. Mach das nicht. Soll ich dann halt ich Ohren machen, wenn ich in Tüttlingen bin und kann nicht ums Fest gehen. Ich meine, so gesehen, das ist auch eine Rückzugsmöglichkeit für die Leute. Das ist das Fest an Weihnachten, das halte ich für voll korrekt. Ne? Und letztes Jahr war es nicht so begeistert, obwohl ich ja kaum was ich nicht. Aber ich meine, die Schwierigen. Denke ich mal, ach, ich meine, es gibt ja mehrere Ebenen in der ganzen Geschichte. Es gibt auf der einen Seite vollkommen nüchterne Ebene, in der du Material zusammenträgst. Ja. Und zwar so umfangreich wie nur möglich. Ne? Und das andere ist halt, sagen wir mal, so erfahren, der gibt es jetzt wahrscheinlich bei dir aus deinen Gesprächen, die du da mit den Leuten hast, wo du halt auch, sagen wir mal, noch erzählst, was an dir passiert ist und wie es passiert ist. Ne? Da geht es in meinen Augen geht gar nichts dran vorbei, auch die negativen Sachen, sondern auf der anderen Seite geht auch nichts dabei, für mich davon vorbei, den Leuten klar zu machen, was für Art von Weltvorstellungen da dahinter waren, wie das konkret ausgesehen hat. Und dann, wenn wir sagen, die Welt und Mali und so, die müssen da hin, ne? Ja. Weil ich, also wenn ich das heute, ich betrachte das immer als meinen persönlichen Sommer der Liebe oder so, ne? Wann? 79. 79, das ist so mein persönlicher Sommer der Liebe geworden, eindeutig. Ne? So die Zeit, wo alles, was stattgefunden hat, draußen stattgefunden hat. Und du rausgegangen bist und du bist hingegangen mit dem Gefühl, ich treffe Freunde. Ja. Also ich treffe nicht meine Bekannten oder meine Kumpels, weißt du? Ja. Sondern ich gehe dahin und treffe meine Freunde. Du hast also erbarmungslos jeden für deinen Freund gehalten. Ich denke mir halt, 85% der Leute hätte ich mich damals noch erbarmungslos verlassen können. Ja, und rechne auch heute noch damit, dass ich mich für freundliche Leute verlassen kann. Na ja, klar, das ist ja auch das zum Beispiel, wo ich letztens Jürgen sagte, du Heiland und ich sag halt mit bei mir mit der Trennung und so, wo ich sage, welches ist eigentlich Wahnsinn, wenn ich höre die Leute, wo ich jetzt hier an, das ist Wahnsinn, wenn ich mich auf die verlassen konnte oder wie die da war oder wie ich sag, nicht da oben war.